Als Franklin 1790 in Philadelphia starb, hatte James Watt in England gerade die Dampfmaschine entscheidend fortentwickelt. Zuvor hatte man Kohle ausschließlich zum Heizen verwendet und die Maschinen in den englischen Baumwollfabriken mit Wasserkraft angetrieben. Dass sich die Dampfmaschine schließlich gegen die Wasserenergie durchsetzte, lag dabei nicht daran, dass sie die Arbeit effizienter gemacht hätte, sondern, so analysiert es der schwedische Ökonom Andreas Malm, dass die Arbeit dadurch kontrollierbar wurde. In einem Aufsatz des Unternehmensberaters John Ferry von 1827, den Malm zitiert, schreibt Ferry, dass die Dampfmaschine es Unternehmern ermögliche, ihre Fabriken dorthin zu bauen, wo die Arbeiterinnen sind. Wer bis dato eine Baumwollfabrik in der Nähe eines Wasserfalls errichten wollte, musste zusätzlich gleich ein ganzes Dorf errichten und Menschen Anreize geben, dorthin zu ziehen. Mit der Dampfmaschine war das vorbei. Fabriken mussten nun nicht mehr um die Menschen werben, die ihnen ihre Arbeit geben sollten. Malm zitiert einen Baumwollfabrikanten, der dank seiner durch die Dampfmaschine neu gewonnenen Macht über die Arbeiterinnen sagen konnte: Wenn sie nicht montags um 9 Uhr erscheinen, holen wir uns neue.